hatte ein Straßencafé, da saß ich ganz allein. Als Single im Urlaub, ich wollte nur frei von den Alltagssorgen sein. Dann kamst du in mein Leben und mit einem Augenblick hast du mein Herz verzaubert und wir zwei konnten nicht mehr zurück. Beim ersten Rendezvous, da sagte ich zu dir, ich mag dich. Beim nächsten Wiedersehen, da sagtest du zu mir, je t'aime. Bei unserem dritten Rendezvous, dachte ich nur, I love you. Te quiero heißt, ich liebe dich, denn was ich will, bist du. Zärtliche Stunden, wir tanzten allein im hellen Mondenschein. Nach dieser Nacht hast du leise gefragt, wirst du immer bei mir sein? Ich konnte es erst nicht glauben, doch nun weiß ich ganz genau, es waren nicht nur leere Worte, heute bist du meine Frau. Beim ersten Rendezvous, da sagte ich zu dir, ich mag dich. Beim nächsten Wiedersehen, da sagtest du zu mir, je t'aime. Bei unserem dritten Rendezvous, dachte ich nur, I love you. Te quiero heißt, ich liebe dich, denn was ich will, bist du. Mit der Heimatmelodie durch den Nachmittag.